Abschnitt 6 von Pinocchio, die Geschichte vom hölzernen Bengele von Carlo Collodi, übersetzt von Anton Grumann. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. 20. Stück. Die Riesenschlange. Denkt euch Bengeles Freude, als er wieder frei war. Ohne sich umzusehen, ging er zur Stadt hinaus. Nach Hause trieb es ihn, fort von dem bösen Dummersheim. Er wollte seine gute Schwester Fee wiedersehen und seinen lieben Vater. Es hatte viel geregnet. Der Weg war so durchweicht, dass das Hampelchen bis über die Knöchel in den Schlamm einsank. Was kümmerte sich Bengele darum? Wenn der Weg zur Heimat führt, wird man nicht müde. Das Holzmännlein sprang durch den Schmutz wie ein Windhund. Noch einmal musste er an all das denken, was er erlebt hatte, und sprach für sich selbst: »Es ist mir viel Unglück passiert, aber verdient habe ich es auch. Ich bin so ein eigensinniger, dickköpfiger Hampelmann. Alles soll immer nur nach meiner Schnur gehen. Nie höre ich auf die Leute, die es gut mit mir meinen, und wenn sie auch tausendmal klüger sind wie ich. Aber jetzt wird es anders. Ich will mich bessern und ein artiger, folgsamer Knabe werden. Am eigenen Leibe habe ich es bitter genug erfahren müssen, dass die ungezogenen Kinder ins Unglück kommen und nie etwas Gutes erreichen. Obwohl mein Vater noch auf mich wartet, wie wird es ihm ergangen sein? Wahrscheinlich werde ich ihn bei der Fee wiederfinden. Ach, wie lange habe ich den Armen nicht mehr gesehen. Von jetzt an will ich gut gegen ihn sein und ihn von Herzen lieben. Wird mir die Fee meine Unart verzeihen? Wie aufmerksam war sie gegen mich und mit welcher Liebe hat sie mich gepflegt? Ja, ihre Sorge hat mir das Leben gerettet, und ich bin der undankbarste Hampelmann auf der Welt und habe kein Herz gehabt.« Erschrocken machte Bengele plötzlich Halt und weicht unwillkürlich 3 Schritte zurück. Was ist geschehen? Eine Riesenschlange lag quer über die Straße. Grün glänzte ihre schuppige Haut, die Augen sprühten Feuer, der Schwanz endete in einer Spitze, die wie ein Fabrikschlot rauchte. Wundert ihr euch, dass der Hampelmann Angst bekam? 100 Schritte ging er zurück und setzte sich auf einen Steinhaufen. Von dort hielt er Ausschau und wartete, ob die Schlange nicht weiter krieche und die Straße freigebe. Nach 3 Stunden lag das Untier immer noch an dem gleichen Flecke. Auch von weitem konnte Bengele die glühenden Augen sehen und die Rauchwolke, die aus dem Schwänze aufstieg. Der Hampelmann wurde des Wartens überdrüssig. Mutig näherte er sich bis auf wenige Schritte dem schrecklichen Wurme und redete ihn mit süßer, freundlicher Stimme an. »Bitte schön, geehrte Frau Riesenschlange, wolltest du dich nicht auf der einen Seite ein bisschen zusammenziehen, dass ich vorbeigehen kann?« Er hätte ebenso gut an eine Wand hinreden können. Das Tier rührte sich nicht von der Stelle. Ein 2. Mal versuchte es Bengele und bat noch inständiger: »Höre doch nur, beste Frau Schlange, ich will nach Hause gehen. Mein Vater wartet auf mich und ich habe ihn schon so lange nicht mehr gesehen. Bitte, bitte, sei doch gut und lass mich weitergehen.« Kein Erfolg. Ja, die Schlange, die bisher lustig und voll Leben schien, ward mit einem Male ganz unbeweglich und starr. Sie schloss die Feueraugen und der Schwanz rauchte nicht mehr. »Die ist jetzt richtig tot«, sagte Bengele und rieb sie vergnügt die Hände. Ohne lange zu warten, machte er sich daran, über sie hinwegzuspringen. Aber kaum hatte er sich gerührt, so schnellte die Schlange auf wie ein Hüpfteufel. Zum Tod erschrocken machte das Hampelchen einen Sprung rückwärts, stolperte aber und schlug einen solchen Purzelbaum, dass er mit dem Kopfe in dem aufgeweichten Boden stecken blieb und die Beine in die Luft streckte. Er wollte sich aus seiner hilflosen Lage befreien, und wie ein Käfer, der auf dem Rücken liegt, fing er rasend an zu zappeln und zu strampeln. So etwas Lustiges hatte die Schlange noch nie gesehen. Sie fing an, laut zu lachen, schüttelte sich und konnte nicht mehr aufhören. Es war des Guten zu viel. Von dem übermäßigen Lachen platzte ihr eine Ader im Leibe, und diesmal sank sie wirklich tot auf den Weg. 21. Stück. Die Marderfalle. Bengele wird Hofhund. Der Hampelmann wollte noch vor Nacht zu Hause sein. Er sprang über die tote Riesenschlange weg und ging seines Weges weiter. Nach einiger Zeit befiel ihn der Hunger so entsetzlich, dass er zu sterben glaubte. Mühsam schleppte er sich noch in einen Weinberg neben der Straße, um ein paar Traubenbärchen zu pflücken. Hätte er es doch nicht getan. Das unglückliche Hampelchen war noch keine 5 Schritte von der Straße weg, da machte es krack und seine Füße waren zwischen 2 Eisen eingeklemmt. Diese schlugen so fest zusammen, dass der Arme ohnmächtig niedersank. Seit einiger Zeit trieben in dieser Gegend ein paar freche Marder ihr Unwesen. Sie drangen in die Hühnerställe ein, stahlen die Eier und mordeten das Federvieh, darum legten die Bauern allenthalben Marderfallen. Unser Unglücksbengele war just in eine solche hineingetreten und konnte sich nicht mehr von der Stelle rühren. Als er wieder zu sich kam, weinte er laut und rief um Hilfe. Es war alles vergeblich, in der Nähe wohnte niemand und kein Mensch ging den einsamen Feldweg. Unterdessen wurde es Nacht. Die Eisen pressten Bengele die Beine zusammen und erlitt große Schmerzen. Überdies bekam er Angst, als er so ganz allein in der Nacht auf dem Felde war. Da flog ein Leuchtkäferchen über seinen Kopf. Er rief ihm und sagte, »Leuchtkäferchen, tu mir doch den Gefallen und befreie mich aus dieser Qual.« »Armes Kerlchen«, sagte dieses und schaute sich den Hampelmann mitleidig an, »wie bist du nur mit den Beinen zwischen diese beiden Eisen geraten?« »Ich bin von der Straße gegangen, und weil ich mit 2 Traubenbärchen abzupfen wollte, und ist das dein Weinberg?« »Nein.« »Wer hat dir denn gesagt, dass man den anderen ihre Sachen nehmen darf?« »Ich hatte doch so sehr Hunger.« »Die bösen Kinder finden immer einen Grund, den anderen Leuten ihre Sachen wegzunehmen.« »Du hast recht«, seufzte Bengele, »aber ich werde es auch nie mehr tun.« Das Zwiegespräch ward jäh abgebrochen, denn von der Straße hörte man Schritte und das Leuchtkäferchen flog davon. Auf den Zehenspitzen kam der Bauer angeschlichen, um nachzusehen, ob ein Marder in die Falle gegangen sei. Sein Erstaunen war unbeschreiblich, als er die Laterne unter seinem Mantel hervorzog und statt eines Marders einen Hampelmann in der Falle fand. »So, du Tropf«, sagte der Bauer wütend, »du stiehlst mir meine Hühner?« »Ach nein, ich nicht«, schluchzte Bengele, »ich bin hierher gekommen, weil ich mir ein paar Traubenbärchen abzupfen wollte.« »Wer Trauben stiehlt, kann auch Hühner stehlen. Du wirst schon sehen, was ich jetzt mit dir anfange. Den Denkzettel vergissest du so schnell nicht wieder.« Der Bauer machte die Falle auf, fasste den Hampelmann am Genick, wie man eine Katze packt, und trug ihn nach Hause. Vor dem Hoftore warf er den Gefangenen auf den Boden, stand mit dem Fuß auf seinen Hals und sagte, »Heute ist es mir zu spät, ich will jetzt zu Bett gehen. Morgen werden wir abrechnen. Einstweilen machst du mir den Hofhund. Ich habe heute früh meinen treuen Phylax tot in seiner Hütte gefunden. Von jetzt an übernimmst du sein Wächteramt.« Der Bauer hob das Hundeband auf und legte es Bengele so eng um den Hals, dass er es nicht über den Kopf streifen konnte. Der Lederriemen hing an einer langen Kette und diese war mit dem anderen Ende in die Mauer geschmiedet. »Wenn es regnet, kannst du in die Hundehütte kriechen. Phylax hat das auch so gemacht. Stroh liegt genug drin. Wenn die bekommen, so musst du die Ohren spitzen und laut bellen, verstanden?« Mit diesen Worten ging der Bauer in sein Haus. Bengele verging fast vor Kälte. Es quälten ihn Hunger und Angst. Er wollte das Halsband abstreifen, aber es saß fest und schnürte ihm die Kehle zusammen. Der Hampelmann ergab sich in sein Schicksal. Er setzte sich auf einen Stein vor der Hundehütte und schaute in die stille Nacht hinein. Hell glänzte der Mond, freundlich blinkten die Sternlein vom Himmel hernieder. Bengele wurde traurig. Er dachte wieder über sein Leben nach und sagte, »Es geschieht mir recht, ganz recht. Ich war eigensinnig und bin von zu Hause weggelaufen. Ich habe auf schlechte Kameraden gehört, und darum kommt all das Unglück über mich. Wäre ich ein ordentlicher Knabe gewesen, hätte ich gelernt und gearbeitet, wäre ich beim Vater daheim geblieben, dann müsste ich jetzt nicht einem Bauern den Hofhund machen. Wenn ich nur noch einmal auf die Welt kommen könnte, aber jetzt ist mit dem besten Willen nichts mehr zu ändern.« Weinend stillte Bengele seinen quälenden Hunger mit der kalten Hundesuppe, die Phylax zurückgelassen hatte. Dann kroch er müde in die Hütte und schlief ein. 22. Stück. Gegen Mitternacht wurde Bengele aus dem Schlaf geweckt. Er hörte ein Gezischel in der Nähe seiner Hundehütte und streckte vorsichtig die Nase hinaus. Da standen 4 Tiere beisammen und schwatzten miteinander. Sie sahen aus wie schwarze Katzen, aber es waren die Marder. Die blutgierigen Räuber hatten es wieder auf frische Eier und junge Hühner abgesehen und besprachen eben ihren Kriegsplan. Da kam einer von ihnen zur Hundehütte geschlichen und lispelte: »Phylax, Phylax, guten Abend!« »Ich heiße nicht Phylax«, sagte Bengele. »Ja, wer bist du denn?« »Ich bin Bengele.« »Was machst du da?« »Den Hofhund.« »Und Phylax, wo ist der gute Alte hingekommen?« »Er ist heute früh gestorben.« »Gestorben, armer Kerl, er war so treu und gut. Doch dir sehe ich's schon am Gesicht an, auch du bist ein anständiger Hund.« »Bedauere sehr, ich bin kein Hund.« »Was dann?« »Ein Hampelmann.« »Und machst den Hofhund?« »Allerdings zur Strafe.« »Gut, ich mache dir das gleiche Anerbieten wie dem verstorbenen Phylax und denke, dass du einverstanden bist.« »Das wäre?« »Wir kommen jede Woche einmal wie bisher und untersuchen diesen Hühnerstall. 8 Hühner nehmen wir jeweils mit, 7 davon gehören uns. 1 schenken wir dir, unter der Bedingung, dass du dir nie einfallen lässt, zu bellen und den Bauern zu wecken.« »Das hat Phylax wirklich so gemacht?« »Jawohl, und wir sind dabei stets gut miteinander ausgekommen.« »Schlafe also ruhig. Bevor wir gehen, lassen wir dir vor der Hütte ein Huhn liegen. Fein gerupft zum Frühstück für morgen. Einverstanden, nicht wahr?« »Und wie?« sagte Bengele. Aber er wackelte mit dem Kopfe in drohender Art und sagte für sich selbst: »Wir werden gleich deutlicher miteinander reden.« Die 4 Marder waren ihrer Sache sicher und gingen sofort zum Hühnerstall. Dieser lag ganz nahe bei der Hundehütte. Die Diebe öffneten die Türe mit ihren scharfen Zähnen und huschten einer nach dem anderen hinein. Kaum waren sie drinnen, so ward die Türe mit Wucht zugeschlagen. Bengele hatte die Marder in den Hühnerstall gesperrt, und damit sie ja nicht auskam, wälzte er vor das Holztürchen einen großen Stein, und jetzt ging's ans Bellen. Er konnte es wahrhaftig wie ein Hofhund. Laut dröhnte sein zorniges »Wo, wo, wo, wo, wo!« Gleich sprang der Bauer aus dem Bette, nahm sein Gewehr und guckte zum Fenster hinaus. »Was ist los?« »Diebe, Diebe!« »Wo?« »Im Hühnerstall.« »Ich komme gleich hinunter.« Schon war der Bauer da, ging in den Hühnerstall, packte alle 4 Marder und steckte sie in einen Sack. Dann hielt er ihnen folgende Rede: »So, habe ich euch endlich erwischt. Ich könnte nun kurzen Prozess machen, aber ich will euch nicht gar zu grob behandeln. Morgen früh trage ich euch hinüber ins Wirtshaus. Der Wirt zieht euch dann das Fell ab und kocht euch als Hasenpfeffer. Diese Ehre ist schier zu groß für Hühnerdiebe. Aber seine Leute, wie ich, gönnen auch den Strolchen noch ein bisschen gute Behandlung.« Darauf ging der Bauer hin zu Bengele, lobte ihn über alle Maßen, streichelte ihn und sprach: »Aber sage mir nur, wie bist du der Diebesbande auf die Spur gekommen? Mein armer Phylax hat sie nie erwischt und nie etwas gemerkt.« Bengele hätte alles erzählen können. Er hätte dem Bauern sagen können, wie niederträchtig Phylax unter einer Decke mit den Mardern steckte. Aber er dachte: »Der Hund ist tot, und den Toten soll man nie Übles nachreden. Es ist am besten, man lässt sie im Frieden ruhen.« Der Bauer drang weiter in Bengele ein. »Hast du gewacht oder geschlafen, als die Marder kamen?« »Geschlafen«, erwiderte Bengele. »Aber die Marder haben mich mit ihrem Geschwätze geweckt. Einer kam auch zu mir an die Hütte und sagte: Wenn du nicht bellst und den Hausherrn nicht weckst, schenken wir dir ein feingerupftes Huhn. So eine Frechheit, mir ein solches Anerbieten machen. Ich bin freilich ein Hampelmann und habe alle möglichen Untugenden, aber das tue ich nie, dass ich den Lumpen den Helfershelfer und dem Stehler den Hehler mache.« »So ist's recht«, sagte der Bauer und klopfte ihm auf die Schultern. »Alle Achtung vor dir. Weil du ein so guter Hampelmann bist, so lasse ich dich jetzt laufen, dass du nach Hause kannst.« Er nahm ihm das Halsband ab. Bengele war wieder frei. 23. Stück. Vom weißen Marmorstein ans brausende Meer. Quer ein durch die Felder lief der Hampelmann davon. Er suchte möglichst rasch die Hauptstraße zu erreichen, die zum Hause der Fee führte. Schon von weitem erkannte sein scharfes Auge das Wäldchen. Er sah über die anderen Bäume die große Eiche emporragen, an der er einst Todesangst ausgestanden. Aber wie er auch schaute und spähte, das weiße Häuschen war nirgends zu erblicken. Eine traurige Ahnung beschlich ihn. Er fing einen schnelleren Schritt an und kam auf die grüne Wiese. Das Haus der Fee war nicht mehr da. Mitten im blumigen Grase aber lag ein weißer Marmorstein, der mit Goldbuchstaben beschrieben war. Bengele konnte noch nicht lesen, aber schon beim Anblick des Steines kamen ihm die Tränen in die Augen. Da kroch aus dem Grase neben dem Steine ein schwarzer Brummkäfer hervor und fing an, unter den Buchstaben herzulaufen, so wie die Kinder den Zeilen mit dem Finger nachfahren, wenn sie noch nicht gut lesen können. Dabei brummte der Käfer wie eine Orgel eine Trauermelodie und sang wehmütig und eintönig: »Hier ruht im süßen Schlummer das Mägdlein mit dem goldenen Haar. Ihm brach das Herz vor Kummer, weil Bengele so treulos war.« Der Hampelmann zitterte, seine Beine wankten, er fiel nieder auf den kalten Marmorstein, küßte ihn 100 Mal und weinte, weinte den ganzen Tag und die ganze Nacht. Am andern Morgen waren seine Augen tränenleer, aber seine Seufzer klangen noch viel erbarmungswürdiger. »O, liebe Fee«, schluchzte er, »warum bist du gestorben? Warum bin nicht lieber ich gestorben? Ich bin so böse und du warst so gut. Wo wird mein Vater sein? Sag mir doch, liebe Fee, wo kann ich ihn finden? Ich will immer bei ihm bleiben, nie mehr davonlaufen, nie, nie, nie. Gute Fee, bist du wirklich tot?« »Wenn du mir noch gut bist, dann komm doch und lebe wieder. Ich bin ja dein Brüderlein Bengele. Kannst du mich allein lassen, so ganz allein in der Welt? Die Räuber werden wiederkommen und mich wieder aufhängen. Dann muss ich für immer sterben. Was tue ich allein auf der Welt? Dich und den Vater habe ich verloren. Wer wird mir zu essen geben? Wo kann ich schlafen? Wer macht mir meine Kleider? Lieber Gott, lass mich auch sterben. Es ist viel besser, ich will auch sterben. Ja, ja, ja.« Siehe, da kam ein riesengroßer Täuber geflogen. Mit weit gespannten Flügeln blieb er über Bengele in der Luft schweben und rief ihm zu: »Sag mal, Kleiner, was machst du da?« »Du siehst es doch, ich weine«, sagte Bengele, schaute auf und wischte sich mit dem Ärmel die Augen aus. »Sag mir«, fuhr der Täuber fort, »kennst du nicht einen Hampelmann, der Bengele heißt?« »Bengele! Habe ich wirklich recht verstanden? Bengele?« rief der Hampelmann und sprang in die Höhe. »Ich bin ja selbst der Bengele!« Rasch flog der Täuber zur Erde nieder und stand vor dem Hampelmann. Er war größer wie ein Truthahn. »Du kennst doch auch Seppel?« fragte er weiter. »Freilich, das ist ja mein armer Vater. Hat er dir vielleicht etwas von mir gesagt? Führe mich doch zu ihm. Lebt er noch? Sag mir um Himmels Willen, lebt er noch?« »Ich bin vor 3 Tagen von ihm weggeflogen. Er war am Meeresstrand.« »Was macht er dort?« »Einen kleinen Kahn, um über das Meer zu fahren. Über 4 Monate schon zieht der arme Mann durch die Welt und sucht dich. Er hat dich nirgends finden können. Jetzt will er übers Meer fahren und nach den fremden Ländern forschen. Er meint, du seist nach Amerika gegangen.« »Ist es weit von hier ans Meer?« fragte Bengele. »Über 1000 Kilometer.« »Über 1000 Kilometer! Lieber Täuber, wenn ich nur auch fliegen könnte!« »Wenn du willst, trage ich dich ans Meer.« »Was?« »Du könntest dich auf meinen Rücken setzen. Bist du schwer?« »Ich? Schwer? Federleicht bin ich!« Unverzüglich sprang Bengele dem Täuber auf den Rücken, setzte sich fest wie in einem Sattel, ein Bein links und ein Bein rechts, und rief laut: »Nun mal los, galopp, mein Pferdchen! Wir haben Eile und wollen bald am Ziele sein!« Der Täuber flog auf und war in ein paar Minuten so hoch gestiegen, dass er fast an die Wolken stieß. Der Hampelmann wollte sehen, wie es unten auf der Erde aussah, aber er bekam solchen Schwindel und so große Angst, dass er beide Hände fester um den Federhals seines Luftpferdchens legte und sich ganz eng anschmiegte, um nicht herabzufallen. Den ganzen Tag flogen sie schon. Gegen Abend sagte der Täuber: »Ich habe arg Durst.« »Und ich arg Hunger«, meinte Bengele. »Bei dem Taubenschlag dort wollen wir ein bisschen rasten, dann fliegen wir weiter, damit wir morgen früh ans Meer kommen.« Sie flogen in den Taubenschlag. Drinnen fand sich nur eine Schüssel Wasser und ein Körbchen mit Linsen. Der Hampelmann hatte nie in seinem Leben die Linsen leiden können. Wenn er ein Linsengericht nur roch, so war es ihm schon zuwider und machte ihm Brechreiz. An diesem Abend aber schmeckten ihm die rohen Linsen wie Pfeffernüsse, und als er mit dem ganzen Korbe so ziemlich fertig war, sagte er: »Ich hätte nie geglaubt, dass Linsen so gut wären.« »Mein lieber Freund«, sagte der Täuber, »Hunger ist der beste Koch.« Sie ruhten sich rasch ein wenig aus, dann ging der Flug weiter. Am andern Morgen kamen sie ans Meer. Der Täuber setzte Bengele auf die feste Erde, für seine Dienste wollte er keinen Dank und flog alsbald davon. Am Strande drängte sich eine Menge Leute. Sie schrien, fuchtelten mit den Händen und schauten beständig aufs Meer hinaus. »Was ist passiert?« fragte Bengele eine alte Frau. Ein armer Vater hat seinen Sohn verloren und ist mit einem Kahn aufs Meer hinausgefahren, ihn zu suchen. Aber das Meer ist heute sehr unruhig und das Schifflein wird untergehen. Wo ist das Schifflein? Dort außen. Sieh, wo mein Finger hindeutet. Weit draußen konnte man eben noch eine Barke sehen. Sie schien nicht größer wie eine Nussschale und klein wie ein Mücklein. Erkannte man darin einen Menschen. Bengele strengte seine Augen an. Er sah den Kahn in weiter Ferne und stieß einen Schrei aus. Er ist's, mein armer Vater!« Der Kahn wurde von den wütenden Wellen hin und her geworfen. Bald verschwand er hinter den haushohen Wogen, bald schaukelte er über sie hin. Bengele stand auf der Spitze eines hohen Felsenriffs, winkte mit den Händen und mit dem Hute und rief immerfort, »Vater! Vater!« Es schien, als habe Seppel trotz der großen Entfernung den Knaben erkannt, denn er winkte auch mit seiner Mütze. Auf einmal wälzte sich eine entsetzlich große Welle daher, und der Kahn verschwand. Die Leute warteten, ob er wieder über Wasser komme, aber er war nicht mehr zu sehen. »Der arme Mann«, sagten die alten, erfahrenen Fischer am Strande, murmelten ein Gebet und gingen nach Hause. Da hörte man einen verzweifelten Schrei. Die Leute drehten sich um und konnten eben noch sehen, wie sich der Hampelmann von seinem Felsen ins Meer stürzte. Laut rief er dabei, »Ich will meinen Vater retten!« Bengele war ganz von Holz, blieb von selbst über Wasser und konnte schwimmen wie ein Fisch. Manchmal verschwand er wohl unter den Wellen, aber bald kam er wieder oben auf. Er ruderte aus Leibeskräften und war bald so weit vom Lande weg, dass man ihn nicht mehr sehen konnte. »Das arme Kerlchen«, sagten die alten Fischer am Strande, murmelten nochmals ein Gebet und gingen nach Hause. Ende von Abschnitt 6. Gelesen von crowwings.com